Wölferadio Spezial. Ja, und hier ist das Wölferadio in Zeiten, wo wir sagen, ach, da hätten wir mal lieber über Fußball reden sollen, aber das geht natürlich nicht heute, denn wir haben immer noch Corona, liebe Wölfe-Fans, und nichtsdestotrotz möchte ich die Gelegenheit nutzen, wieder mit Menschen zu sprechen, die ja rund um den VfL aktiv sind, die ja viel auch jetzt auf die Beine stellen in den Corona-Zeiten, und da begrüße ich am Telefon vom VfL Wolfsburg einmal den Leiter CSR, also für die guten Dinge im Leben, ist zuständig beim VfL Wolfsburg, würde ich mal sagen. Und das ist Nico Briskorn. Grüß dich, Nico. Hallo, ich grüße aus dem Homeoffice. Ja, aus dem Homeoffice, das betrifft uns sozusagen alle. Und ich begrüße auch den Leiter der Fanbetreuung hier bei uns in der Leitung. Und das ist Carsten Christik. Grüß dich, Carsten. Ja, guten Morgen, ihr beiden. Hallo. Ich begrüße euch direkt aus dem Fanhaus, nicht aus dem Homeoffice. Oh, da hat sich einer zur Arbeit getraut, hätte ich jetzt fast gesagt. Das wollte ich nämlich gleich mal fragen, können wir gleich mal mit einsteigen. Wie ist denn so die Stimmung, Carsten, bei euch so intern? Also gibt es sowas wie Normalität in der Krise? Wenn du sagst, du bist ganz normal im Büro bei euch, wie läuft das ab? Naja, Normalität ist was anderes, würde ich jetzt mal sagen. Wenn der Fußballalltag nicht das Geschäft ist, sondern wir uns mit völlig anderen Dingen beschäftigen, dann ist das nicht normal, jedenfalls nicht für uns in der Fanbetreuung, die wir ja doch hier zu einem großen Anteil unserer Arbeit darauf angewiesen sind, dass Fußball stattfindet, an den Fans teilnehmen, für die wir sozusagen dann auch Ansprechpartner sind hier. Also alles andere als normal. Wie sieht's bei dir aus, Nico? Ja, also der Arbeitsalltag hat sich natürlich schon verändert. Wir sind vielleicht nicht so spieltagsabhängig wie Carsten und seine Männer. Ist aber letztendlich schon so, dass wir viele, viele Veranstaltungen durchführen und die jetzt natürlich auch alle aufgrund Corona erstmal ausgesetzt sind. Von daher hat sich auch unsere Arbeit inhaltlich verändert und natürlich auch so lernen wir die Digitalisierung ein Stück weit neu kennen. Also sind viele in Videokonferenzen an einem Team unterwegs und ich hoffe, dass uns das auch im Nachgang erhalten bleibt und das vielleicht auch positiven Einfluss auf unsere Zusammenarbeit hat. Ja, das betrifft euch, glaube ich, genauso wie ganz viele andere. Also es ist auch mal schön zu hören, dass es da nicht so viele Anführungsstrichen Unterschiede gibt. Nichtsdestotrotz ist natürlich so, jetzt wenn man das dann auch sieht, da wird ja ganz viel aus der Konserve auch gespielt, um das Thema Fußball am Leben zu erhalten. Gerade auch beim VfL diese Woche die Erinnerung an das Real Madrid-Spiel. Da liefen ja auch die Tore rüber. Wie euch über die sozialen Kanäle, wie sehr fehlt euch Fußball, Nico? Ja, das ist natürlich ein ganz elementarer Bestandteil des eigenen Lebens, der eigenen Arbeit. Von daher ist es irgendwie komisch, den Menschen, vor allen Dingen, denen man sonst so nah ist, egal ob der auf der Arbeit oder auch rund ums Stadion quasi, da auf diese Kontakte ein Stück weit verzichten zu müssen oder sie auf anderer Ebene fortzuführen. Ich glaube, Fußball, der lebt einfach von Menschen, die sich begegnen, von diesen sozialen Kontakten, und das ist dann schon eine sehr andere Situation für uns. Aber es ist trotzdem gut zu tun. Es ist halt einfach nur eine andere Form des Arbeitens am Ende des Tages. Fehlt dir Fußball, Carsten? Oder sagst du, ach, so jetzt mal Pause, ist ja auch nicht so schlecht. Na, also mir persönlich und uns allen im Team fehlt natürlich Fußball. Also das ist ganz klar. Wir haben so viele spannende Themen, auch bis zu dem Zeitpunkt, als alle Spiele ausgesetzt waren, die sich sozusagen so aus dem Homeoffice und über alle möglichen digitalen Kommunikationsmedien nur schwer weiterentwickeln lassen. Das muss man mal so sagen. Also das ist am Ende, ist es gut, dass es das gibt, auch dass wir jetzt so per Telefon miteinander sprechen können. Aber es ist doch was anderes, wenn man sich begegnet persönlich und im Austausch ist und Dinge entwickelt. Und da fehlen uns, sage ich mal, und mir ganz persönlich, auch die Fans vor allen Dingen, mit denen wir ja viele Dinge zusammen am Ende dann auch stemmen. Und ja, das fehlt mir einfach. Das ist eine Ecke langweiliger, das so trocken digital zu tun. Trotzdem ist man ja mitunter, jedenfalls soweit man lesen konnte, auch bemüht, ein Stück weit Normalität oder auch mehr, was das Sportliche angeht, da im wahrsten Sinne des Wortes auf den Rasen zu bekommen. Spieler trainieren da unter anderem in Kleingruppen, auch in der Volkswagen Arena. Nico, wenn du im Homeoffice bist, dann kriegst du das ja wahrscheinlich nicht so mit, aber Carsten, merkt man davon was? Also sieht man irgendwie was oder ist das komplett auch abgeschottet, die ganze Geschichte? Das ist eine gute Frage. Ich gucke mal raus und wenn ich rausgucke auf unseren Platz vor dem VfL-Center, dann sehe ich im Moment nichts. Wahrscheinlich liegt das daran, dass die Jungs vielleicht drin trainieren. Immer wieder mal in kleinen Gruppen, das sieht man schon. Ich weiß, sie haben auch zum Teil in der Arena trainiert. Aber das ist natürlich bei Weitem nicht dasselbe wie ein normaler Trainingsbetrieb. Wenn du hier so 30, 40 Leute auf dem Platz rumlaufen siehst und eine Reihe von Fans draußen stehen, das Ganze begutachten, es ist schon eher eine geisterhafte Atmosphäre. Die Spieler, aber auch natürlich jetzt in der Corona-Krise auch aktiv, auch als Repräsentanten des Vereins und auch bei diversen Hilfsaktionen beteiligt. Da geht es auch darum, ja, ein bisschen was zurückzugeben. Stichwort Helden des Alltags, Nico. Hat man ja auch die Aktion gesehen, jetzt Regale einräumen bei Edeka. Kannst du ein bisschen was sagen zu den Hilfsaktionen, auch gerade mit den Spielern und Spielerinnen? Und nach dem Motto, wie das jetzt auch dann alles so zustande gekommen ist? Ja, also wir haben natürlich auch uns in den Zeiten überlegt, was wir als Verein letztendlich auch in der Zeit beitragen können. Also wie ist unsere Rolle? Was können wir Mitarbeiter machen? Was können die Spielerinnen und Spieler machen letztendlich? Letztendlich geht es ja darum, dass draußen niemand das Gefühl bekommt, in dieser Krise irgendwie allein zu sein und ohne Unterstützung dazustehen. Und deswegen haben wir versucht, da auch als VfL ja ein Stück weit ein Zeichen der Solidarität zu setzen und eben verschiedene soziale Aktivitäten in Wolfsburg, in der Region eben unter dem Hashtag Wir helfen anzustoßen. Und das sind ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge. Du hast eben angesprochen, das Thema die Helden des Alltags oder wir danken den Helden des Alltags, was wir Freitag letzte Woche das erste Mal durchgeführt haben. Da waren wir mit sechs Spielern in zwei Edeka-Märkten hier in Wolfsburg unterwegs. Also zum einen Josh, Xaver Schlager und Renato Steffen in einem Team, dann den Maximilian Arnold, Pavo Perwan und Yannick Gerhardt. Und die haben da ja früh morgens angepackt, natürlich nicht den ganzen Tag, weil die auch natürlich ihren Trainingsalltag noch haben, aber waren eine Stunde mit sehr viel Spaß und Leidenschaft letztendlich dabei. Und schön war, dass es wie so eine Art Testlauf war, so ein Kickoff, weil anschließend auch aus dem Trainerteam so das Feedback kam, eine tolle Aktion und das wollen wir auch gerne weiterhin unterstützen. Deswegen planen wir jetzt quasi schon gerade so die nächsten Aktionen. Und wollen eben da auch so den Helden des Alltags, ob das die Kräfte im Supermarkt sind oder eben Menschen sind, die auch Ältere, die vielleicht nicht mehr mit Lebensmitteln so eindecken können, da entsprechend zu unterstützen. Und deswegen, ja, ich denke, schöne Aktion. Also wir waren 6.30 Uhr morgens da, also vor Ladenöffnung. Haben natürlich auch die Hygienevorschriften eingehalten. Ist dann ein bisschen was anderes, weil man mit den Spielern auch mal mit Handschuhen und Desinfektionsmittel unterwegs ist. Die Fans waren dann natürlich dann eher die Edeka-Mitarbeiter vor Ort. Ansonsten war es, wie gesagt, noch vor Ladenöffnung. Und ist aber super angekommen vor Ort. Und deswegen wollen wir das auch unbedingt weiterführen, weil auch gerade die Profis das wirklich eine tolle Aktion fanden. Für die VfL-Fans, die sich da nicht so auskennen, wie kam da der Kontakt zustande? Ruft da Edeka an bei euch oder sind da die Drähte kurz? Hätte ja auch Rewe, Aldi, um jetzt mal alle anderen auch zu nennen, Netto, Penny, keine Ahnung, ja auch sein können. Ja, tatsächlich gibt's zu Edeka auch eine Partnerschaft. Von daher war es naheliegend, dann auch da den Kontakt zu suchen. Aber das muss nicht immer zwingend eine Partnerschaft sein. Also bei den nächsten Aktionen, die wir jetzt auch planen, denken wir da schon wieder in ganz andere Richtungen. Also das kann dann zum Beispiel auch die Wolfsburger Fantafel sein, die ja vom Fanprojekt und den Weekend Brothers letztendlich gestartet wurde, dass wir auch da vielleicht unterstützend mit tätig werden. Also da gibt es aktuell verschiedene Ideen und da gehen wir mal ins Gespräch mit den jeweiligen Ansprechpartnern und gucken mal, was wir da Schönes umsetzen können als nächstes. Die Spieler haben ja auch angekündigt oder auch die Geschäftsführung beim VfL, dass zum Beispiel auch das Gehalt gespendet werden soll. Es passiert aber noch viel mehr, Nico. Stichwort, da gibt es noch weitere Spenden, zum Beispiel an Altenheimen, wie ich das gelesen habe oder mitbekommen habe. Kannst du dazu noch mal was sagen? Ja, also grundsätzlich beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Spenden, Geldspenden natürlich. Auch aus der Belegschaft heraus gibt es da den Wunsch und auch finanziell Organisationen in Wolfsburg zu unterstützen. Was du gerade ansprichst, die Aktion mit dem AWO Altenheim ist eher eine kleinere, aber wie ich finde, sehr schöne Aktion, die wir letzte Woche durchgeführt haben. Wir hatten Tablets, die bei uns im grün-weißen Klassenzimmer im außerschulischen Lernort ja schon etwas ältere Modelle sind, aber noch voll funktionsfähig sind. Letztendlich der AWO in der Goethestraße, da gibt es ja auch den Fanclub der Goethe-Wölfe, zur Verfügung gestellt, damit einfach dort auch über diese Tablets per Skype, per Videokonferenz dann auch die Bewohner des Heims dann auch Kontakt zu ihren Lieben pflegen können. Und das haben wir direkt im Auftakt dann auch ausprobiert. Also haben dann mit unseren Spielerinnen, mit der Lara zum Beispiel, dann eine kurze Skype-Schalte gemacht, die auch öfters so mal vor Ort sind, tatsächlich dort im AWO-Altenheim und vorbeischauen und da eine enge Verbindung in den letzten Jahren aufgebaut haben. Und ja, da freuen sich natürlich die Bewohner unglaublich drüber. Und es ist wie gesagt ein sehr kleines Beispiel, aber auch was zeigt, dass man da auch mit den kleinen Dingen gute Unterstützung leisten kann. Carsten, wenn da so viel Aktivität ist beim VfL und so viel Hilfsbereitschaft, gibt es da Resonanz auch von Seiten der Fans? Was kriegst du da mit? Ist das Thema, wenn ihr da auch da, wenn du da mit Leuten sprichst? Also was kommt dann sozusagen auch zum VfL zurück von den ganzen Aktionen, wie das so wahrgenommen wird? Also ich habe den Eindruck, dass das ausnahmslos positiv bewertet wird in der Fanschaft. Nun ist es natürlich nicht so, dass wir ständig sozusagen über die Dinge reden, die wir hier anbieten und die wir hier durchführen. Es ist aber so, dass wir halt eine ganze Reihe von Anrufen kriegen, die sich nach den Dingen erkundigen. Und gerade hier wir in der Hotline, heute sitzt der Holger Ballwanz mit mir hier im Fanhaus, sind da natürlich mit dem einen oder anderen Fan, der Hilfe benötigt oder aber auch Hilfe anbieten möchte, im Kontakt. Und das finden wir gut und glauben, dass das sozusagen auch genau die richtige Initiative damals war. Eine ganz interessante Geschichte ist ja das Thema Gesichtsmasken. Das wird ja jetzt in den kommenden Tagen wahrscheinlich nochmal an Dynamik zunehmen. Stichwort eventuell sogar eine Tragepflicht. Und da gab es auch eine ganz interessante Idee, dem VfL Wolfsburg sozusagen Gesichtsmasken auf den Leib zu schneiden oder vielmehr Leuten, die das dann tragen möchten. Und Carsten, da gibt es eine ganz lustige Geschichte drumherum, ne? Wie das jetzt dann auch zustande gekommen ist und aus welchem Material das gefertigt wird. Ja, das stimmt. Also wir sind hier über eine ganz aufmerksame Fanin mit den Elfinnen sozusagen in Kontakt gekommen. Und die Monika. Und zwar rief die Monika an und sagte, Mensch, wir haben doch jetzt das Thema, dass wir wahrscheinlich demnächst alle Gesichtsmasken tragen müssen. Und ich habe da eine Idee. Und dann haben wir darüber geschnackt. Wir haben kurzerhand die Elfen, also Wolfsburger Elfen helfen e.V. kontaktiert, die ja in der Regel vor allem für die Säuglingsstation Kleidung nehmen. Und die waren oh Wunder, schon kräftig dabei mit Materialien, die sie noch zur Verfügung hatten, also so Stoffen, Gesichtsmasken zu nehmen. Und bei denen gab es aber einen Engpass. Sie sagten, Mensch, die ganze alle Welt versucht, irgendwelche Stoffe zu bekommen, auch in den Online-Stoffhandlungen. Das ist alles sehr schwierig und wir würden aber ganz gerne weiterhin Masken produzieren. So, und dann haben wir kurz überlegt, wie wir da helfen können und haben am Ende dann in unserem eigenen Shop gesehen, wir haben doch Bettwäsche, VfL-Bettwäsche, die wir verkaufen. Und dann haben wir gesagt, dann ist ja das eigentlich das beste Material, weil du musst das mindestens bei 40, 60 Grad waschen können, weil das ja eine permanente Maske ist. Und dann haben wir, dann habe ich kurz den Cello angerufen, der bei uns das ganze Thema Merchandise verantwortet und habe gesagt, Cello, wie viel Bettwäsche haben wir noch bei uns im Lager liegen? Und das war ein riesiger Berg und den haben wir jetzt ein bisschen dezimiert, indem wir nämlich eine ganze Reihe von Bettwäsche aus dem Lager letzten Freitag hier zu Gesichtsmasken verarbeitet haben. Also sprich, eine ganze Reihe von VfL-Mitarbeitern hier haben gemeinsam mit den Elfen sozusagen die ganze Vorarbeit und die Schnitte für die Masken erledigt, damit die Schneiderinnen dann am Ende die Masken zusammennähen können. Gesichtsmasken aus Bettwäsche, wirklich eine schöne Nummer, kann man nicht anders sagen. Mal gucken, ob wir das dann auch demnächst zu sehen kriegen, wenn das dann tatsächlich noch ein bisschen akuter werden sollte. Aber schöne Aktion da auch in der Zusammenarbeit mit den Wolfsburger Elfen helfen e.V. Nico, überhaupt das Thema Zusammenarbeit, Hashtag wir helfen, da ist ja auch nicht nur der VfL beteiligt, sondern natürlich auch Volkswagen als Eigentümer, aber auch die Stadt. Wie muss man sich da die Zusammenarbeit generell vorstellen? Ja, in solchen Zeiten werden die Drähte, die ohnehin schon gut sind, dann auch nochmal stärker genutzt und man wächst enger zusammen. Das ist gerade in solchen Krisenzeiten der Fall. Also wir hatten das bereits 2015, auch wenn das vom Ausmaß sicherlich nicht vergleichbar ist, als wie die 1 Million Geflüchteten letztendlich hatten, die nach Deutschland gekommen sind, in dem Zuge dann auch im Bündnis mit der Stadt Wolfsburg, mit Volkswagen ganz viele Projekte entstanden sind, die auch heute noch laufen tatsächlich. Von daher ist das tatsächlich auch meine Hoffnung, dass die Zusammenarbeit, die jetzt so toll funktioniert, dass wir die auch in die Zukunft überführen können. Also dass wir auch Projekte, Maßnahmen identifizieren, wo wir sagen, das ist nicht nur in dieser Phase jetzt eine wertvolle Unterstützung, sondern es ist auch, sind auch Projekte, die uns in der Zusammenarbeit gut tun und den Menschen vor allen Dingen was bringen. Also von daher, Volkswagen, Stichwort hast du gerade angesprochen, also die sind natürlich gerade rund um das Thema Mobilität gefragt. Carsten, davon kannst du sicherlich gleich noch mehr zu erzählen. Die unterstützen uns ja auch mit Fahrzeugen letztendlich bei Hashtag wir helfen. Da also ein Stück weit Mobilitätspartner für uns und die Stadt. Mit der Stadt, also gibt es eben die Projekte. Und da würde ich auch an Carsten überleiten. Da könntest du vermutlich dann mehr auch zu der Hotline sagen und wie das gewachsen ist auch mit der Zusammenarbeit mit der Stadt. Ja, das war, also wir haben ja eine sehr enge Verbindung mit der Sportkommunikation von Volkswagen. Mit denen sind wir ja in einem regelmäßigen Austausch. Und der Gerd Voss, der das Thema Sportkommunikation verantwortet, der hat ganz, ganz schnell die Fahrzeuge, die Sportkommunikation normalerweise an, ja, vor allen Dingen Vereine und Verbände, die sportlich unterwegs sind, an den Wochenenden verleiht und vermietet, uns das Angebot gemacht, diese Fahrzeuge zu nutzen, damit wir mobil sind, weil es eine Reihe von Anfragen gab, die Fahrzeuge notwendig gemacht haben. Und so haben wir jetzt erstmal 2 Fahrzeuge der Sportkommunikation bekommen und haben die dem Stadtjugendring, dem Fanprojekt und der Jugendförderung zur Verfügung gestellt, damit die vor allen Dingen die Lebensmittel für die Tafel hier in Wolfsburg und die Tafel in Gifhorn zu den Menschen bringen können. Carsten, du hast es eben schon mal angesprochen. Nichtsdestotrotz, dass es hier um Corona natürlich auch hauptsächlich geht. Hast du von eurer Sprechstunde gesprochen, die ihr als Fanbeauftragten habt? Was ist da neben Corona auch noch Thema? Hast du es vorhin auch schon angesprochen? Gab ja ganz viele Fanthemen vor der Unterbrechung des Spielbetriebs. Liegt das jetzt alles auf Eis oder wie ist man da im Austausch? Oder sagt man jetzt, sind erstmal andere Sachen wichtiger? Naja, also ich sag mal, das, was fanpolitisch die letzten Spiele Thema war, das liegt im Moment auf Eis. Ja, da bin ich mir aber sicher. Und wenn man die überregionale Fußballkulturpresse liest, dann liest man das auch, dass das auch wirklich nur auf Eis gelegt ist und auch wieder Thema sein wird, sobald die Fußballspiele mit Fans wieder beginnen. Da bin ich sicher und das finde ich auch richtig, dass das so ist am Ende. Bei uns ist ja der Michael vor allen Dingen derjenige, der die Sprechstunde anbietet, immer jeden Tag von 14 bis 15 Uhr. Da ist der Michael erreichbar. Ich weiß, dass Balli sich immer wieder mal reinschaltet. Und Themen der Fans sind natürlich, also vor allen Dingen, die vermissen den Fußball. Und all das, was sozusagen, Nico hat es eingangs gesagt, an vor allen Dingen sozialen, menschlichen, zwischenmenschlichen Fankontakten so normal ist für uns alle und das im Moment ein Stück ausgesetzt. Das vermissen die meisten und deswegen wird das auch recht rege angenommen. Michael hat da täglich mehrere Fans in der Leitung, unter anderem auch Leute, die sich vielleicht sonst nur melden, wenn sie mal zu einem Heimspiel kommen. Also der Marco aus der Schweiz zum Beispiel, der dann bei Michael anruft, und die beiden dann so über die Situation im Allgemeinen quatschen. Also es wird angenommen und ja, Themen der Fans sind halt ein Stück die Traurigkeit darüber, dass es so ist, wie es ist. Ja, man muss viel tun, um so ein bisschen auch die Langeweile zu überwinden, die da die Sicherheit auch eingestellt hat mit alle sind zu Hause und Social Distancing und wie die ganzen Schlagworte da auch heißen. Nico, das geht so ein bisschen auch in die Richtung, gerade auch, wenn man sich dann um, ja, ich sag mal, jetzt die jüngeren VfL-Fans kümmern möchte vom Vereinsseite aus, so ich sage jetzt mal im Schülerinnen- und Schüleralter, da gibt es auch einige Aktionen, die der Verein durchaus betreibt. Ja, das gehört ja im Prinzip zu unserem Alltag oder zum Tagesgeschäft, dass wir ganz viele Programme entwickeln für Schülerinnen und Schüler, für junge Menschen, Kinder und Jugendliche. Im Bildungskontext, also zum Beispiel im grün-weißen Klassenzimmer haben jährlich 4000 Schülerinnen und Schüler bei uns zu Gast, die Rassismus. Oder wir gehen immer raus und transportieren das Thema Gesundheit, wenn wir 14-täglich in 25 Schulsport-AGs in der Region unterwegs sind mit unseren ausgebildeten Trainern. Und das sind Programme, die wir aktuell natürlich in der Form nicht mehr durchführen können. Schule ist geschlossen. Die dürfen auch nicht zu uns kommen. Das heißt, wir müssen uns anders organisieren. Und da haben wir natürlich uns auch Gedanken gemacht, weil die Schülerinnen und Schüler insbesondere sind aktuell zu Hause. Jetzt ist gerade Ferienzeit, aber auch wenn Schule ansteht, dann steht Homeschooling an. Und dann brauchst du natürlich da auch kreativer Projekte. Und Fußball kann da natürlich auch motivieren, gerade der VfL. Viele junge Menschen in der Region, die auch die Spielerinnen und Spieler da als ihre Vorbilder sehen, und das versuchen wir uns dann einfach zunutze zu machen und auch über die Ferne Kontakt zu halten. Also wir haben zum Beispiel Lernhefte verschickt, die wir vor kurzem mit dem Duden Verlag entwickelt haben zusammen an Schüler. Wir haben auch den Schulschreibwettbewerb, den wir seit 5 Jahren durchführen, den haben wir jetzt nochmal für Einzelbeiträge quasi geöffnet, sodass ich auch die Möglichkeit habe, von zu Hause aus an diesen teilzunehmen. Der Wölfi-Club bietet täglich Aufgaben an, gerade jetzt in der Ferienzeit, die man nachmachen kann, ob das, ich sag mal, jetzt so Backanleitungen sind, ob es ums Basteln geht oder da gibt es viele Kniffe, die wir teilweise auch per Video eingefangen haben, und das ist dann gar nicht mal das professionelle Video, sondern das sind dann einfach Mitarbeiter, die Lust haben, zu Hause mit ihren eigenen Kindern zum Beispiel sowas mal einzufangen, und das sieht aber dann schon gut aus und kann man sich gerne mal auf der Homepage des Wölfi Clubs zum Beispiel angucken. Also gibt es verschiedenste Dinge, und ein Beispiel würde ich noch nennen, weil das ist dann tatsächlich auch was für die Erwachsenen eher. Wenn man sich sportlich betätigen will, kann man auf YouTube reinschauen. Da gibt es eine digitale Videoserie tatsächlich auch. Also entweder Yoga-Training mit Stefanie Harrer, die ja auch mit unseren Profis zusammenarbeitet, oder das Wölfe-Workout, wo unsere Reha-Athletiktrainer da auch Übungen vormachen. Und ich muss sagen, ich habe mir das eine oder andere, was ich noch nicht kannte, da auch inzwischen abgeschaut. Ja, ich habe auch mal versucht mitzumachen, bin dann nach 5 Sekunden kläglich gescheitert. Ich habe mir, glaube ich, was verrenkt oder so. Aber ist halt nicht jedermanns Sache. Dafür stelle ich wahrscheinlich im heimischen Garten nochmal das Tor von Graphit nach, um die Zeit noch ein bisschen, um die Zeit ein bisschen zu überbrücken. Das kriegst du niemals hin. Da würdest du dich wundern. Du. Am Ball kann ich alles, ne? Weißt ja, einfetten, weglegen, so hochhalten. Ja, trotz Corona, die Stimmung ist gut, hätte ich jetzt fast gesagt, aber natürlich immer nach wie vor auch der Ernst der Lage, immer im Blick behaltend, müssen wir auch einmal nochmal drüber sprechen, wie, auch wenn wir jetzt keine Glaskugel bei der Hand haben, aber wie kommt der VfL Wolfsburg sozusagen irgendwann, wenn es dann mal vorbei ist, aus der Krise? Wenn ihr mal, was ihr glaubt, ist das alles dann irgendwann wie vorher, oder wird alles anders, wird das uns und unser Land, unser Fußball, unseren Verein dann auch nachhaltig noch verändern? Was ist so eure persönliche Meinung dazu? Ja, schwierige Frage, Lenny. Du sagst es, Glaskugel. Also sozusagen über das gesamte wirtschaftliche Desaster, dass das am Ende ja für viele Clubs auch sein kann, muss man ja sagen, ist natürlich ein katastrophaler Ausblick. Wir haben hier bei uns in Wolfsburg, denke ich, eine sehr komfortable Situation, dadurch, dass wir zu Volkswagen gehören und am Ende sich Volkswagen entscheidet, Fußball so zu finanzieren, wie sie es hier tun. Und wir Teil dieser Gemeinschaft sein dürfen. Das ist für uns natürlich also wirklich, wirklich ja, einfach sehr, eine sehr gute, komfortable Situation. Andererseits gibt es natürlich Clubs und Vereine, die diese Zeit vielleicht nicht überbrücken können. Und da mag ich mir gar nicht ausmalen, was das für Konsequenzen haben kann, vor allen Dingen für Vereine in der zweiten und dritten Liga wahrscheinlich, was das für Konsequenzen haben wird für den Transfermarkt, für all das, was sozusagen Fußball bis Corona ausgemacht hat. Ich will aber auch nicht verhehlen, dass das vielleicht uns so ein bisschen zurückführt, etwas demütiger sein lässt, auch in der ganzen Perspektive. Es ist ja auch in den Kritiken der Fans zum Teil in diesen ganzen Kommerzialisierungsaspekten immer wieder angesprochen worden. Und wer weiß, vielleicht müssen wir auch ein Stück aus der Not wieder an alte Tugenden anknüpfen und schauen, wie man den Fußball ein Stück auch angepasst nach Corona weiterentwickelt. Und da hoffe ich, dass man aufeinander zugeht und dass man das gemeinsam dann tut, weil ich denke, dass Fußball in der Art und Weise, wie er in Deutschland auch immer noch, was für einen Stellenwert er immer noch hat für viele Menschen, einfach ein wichtiges gesellschaftliches Ereignis ist, das am Ende allen gehört, nicht nur ein paar wenigen. Nico? Ja, also ich vielleicht anknüpfen an das, was Carsten gesagt hat. Ich bin mir auch sicher, die Emotionen werden bleiben. im Fußball, wenn es dann hoffentlich mit Zuschauern auch wieder weitergeht. Vielleicht verändert sich der Umgang miteinander ein Stück weit. Also das ist zumindest meine Hoffnung, auch so mit Blick auf die Gesellschaft, was uns jetzt auch gerade in der Situation auszeichnet, also dieser stärkere Zusammenhalt, dass man auch trotz Social Distancing auch plötzlich mit Nachbarn ins Gespräch kommt, mit denen man sonst keinen Kontakt hatte. Also diese sozialen Kontakte generell einen anderen Wert bekommen. Also darauf erhoffe ich mir natürlich generell, dass es irgendwie mehr Rücksichtnahme untereinander, eine größere Nähe der Menschen und Zusammenhalt gibt. Und wer weiß, vielleicht wirkt sich das am Ende des Tages auch auf den Fußball aus, dass wir auf der Tribüne pfleglicher miteinander umgehen, mit dem Schiedsrichter pfleglicher umgehen. Muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Ansonsten hat Carsten auch schon gesagt, wir sind jetzt vermutlich nicht die Experten für die finanzielle Entwicklung der Liga und wie sich der Markt dort vielleicht auch ein Stück weit bereinigen wird in den nächsten Monaten. Das, man kann nur sagen, beim VfL haben wir sicherlich eine dann auch komfortablere Situation, also Existenzbedrohung in dem Sinne ist noch nicht da, aber wir sind natürlich auf eine funktionierende Liga angewiesen und auch auf 18 Profiklubs in der ersten Liga oder 36 dann in den ersten beiden Ligen. Und da wird wahrscheinlich auch noch stärker dann auch Diskussionen zum Thema Solidarität in den nächsten Monaten aufkommen. Muss man mal schauen, wie das hingeht, in welche Richtung das sich entwickelt. Aber da sind wir dann vermutlich nicht die Experten, sondern da machen sich andere, ganz andere Personen natürlich dann entsprechend den Kopf zu. Fest steht, das Thema wird uns noch weiter beschäftigen. Das war das Wölferadio mit einer weiteren Sonderausgabe in Zeiten von Corona, wie es immer so schön heißt. Und da habe ich gesprochen über die Situation beim VfL Wolfsburg, was da auch insbesondere rund um Corona von Seiten des Vereins bei Hilfsprojekten und so weiter geleistet wird. Darüber habe ich gesprochen mit Nico Briskorn, er ist Leiter CSR. Ich danke für das Gespräch. Sehr gerne. Und auch mit Carsten Christek, er ist Leiter der Fanbetreuung, was denn die Fans so umtreibt, und auch nochmal den Hinweis gerne gegeben auf die tägliche Sprechstunde der Fanbeauftragten. Wer sich da als Fan ein bisschen was an Fußballalltag in Anführungsstrichen zurückholen möchte, der kann sich da gerne immer mal einwählen. Danke, Carsten. Ja, ich danke dir, Lenny. Ja, und damit sind wir durch mit dem Wölferadio. Ich hoffe, es hat euch gefallen hier. Diese kleine Telefonkonferenz, möchte ich mal sagen. Per Skype hat es nicht geklappt, aber das Telefon ist immer noch zuverlässig, das funktioniert. Hoffe jedenfalls, dass alles so geklappt hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bleibt weiterhin gesund und mal gucken, vielleicht machen wir noch die eine oder andere Spezialausgabe des Wölferadio, jetzt auch in den Zeiten, wenn kein Fußball gespielt wird. Könnt ihr auch immer noch mal schreiben über die sozialen Netzwerke oder auch im Wolferadio.